Jurasäufer, Sturmzeit. Der Weg ist weit und fern die Rast, es pfeift die Zeit, vom Sturm erfasst, dir gellend um die Ohren. Ein Flügelschlag streift dir durchs Haar, war das ein Tag, war das ein Jahr, verflogen und verloren. Was du getan, geht über Bord, der Hurrikan reißt alles fort, er reißt dein Kleid in Fetzen. Was rings geschieht, ist schnell verweht. Du hörst das Lied, hörst das Gebet kaum im Vorüberhetzen. Zum Himmel stieg ein Mutterschrei, das war ein Krieg, nun ist's vorbei, weh allen, die's erwähnen. Im Tod verklingt ein Sayyara, ein Stern versinkt, erschien so nah, nun regnet's bittere Tränen. Das Sterben jagt dem Leben nach, ein Morgen tagt, ein Mensch zerbrach, es blühen und Dornsaaten. Es treten ab und fallen hin ins Massengrab die Kompanien der ewigen Soldaten. Der Weg ist weit und fern die Rast, und Müdigkeit hat euch erfasst, ihr wollt die Augen schließen. Und dennoch schließt die Augen nicht, dem Sturme blickt ins Angesicht. Denn ihr sollt alles wissen.